Die Zeiger aller 4000 Uhren in allen 4000 Räumen der Konditionierungszentrale der Hauptstadt stehen auf 27 Minuten nach 2. Im Untergeschoss brummen die Generatoren. Fahrstühle gleiten hinauf und hinunter. Und nahezu lautlos rücken die Embryonenflaschen auf ihren Förderbändern von Stockwerk zu Stockwerk. Auch auf der Befruchtungsstation herrscht emsige Betriebsamkeit. Über ihre Mikroskope, Reagenzgläser und Inkubatoren gebeugt, sitzen Hunderte von Befruchtern bei ihrer Arbeit. Meine Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Schöne neue Welt. Nach dem gleichnamigen Roman von Aldous Huxley. Hörspielbearbeitung Regina Arem. Teil 2. Meine Damen und Herren, ich unterbreche Sie nur ungern bei Ihrer Arbeit, aber die Pflicht zwingt mich dazu. Nirgendwo in der Zentrale sind so viele hochkastige Fachkräfte versammelt wie auf dieser Station. Beta oder Alpha zu sein, wie Sie es ja alle sind, ist ein Privileg, das mit einer großen moralischen Verantwortung einhergeht und deshalb ist ein besonders hohes sozial angepasstes Verhalten Ihre oberste Pflicht. Natürlich. Sie werden daher mit mir einer Meinung sein, wenn ich sage, dass jede Form von Unorthodoxie und Nonkonformität ein Verbrechen ist. Herr Direktor, der Mann, den Sie sprechen wollten, ist jetzt da. Ja, gut. Bringen Sie ihn da rein. Ja, Herr Direktor. Dann kommen Sie zu mir herauf, Max. Und stellen Sie sich vor. Mein Name ist Bernhard Marx. Kommen Sie hier. Mein Name ist Bernhard Marx. Ich bin Alpha Plus und hier in der Zentrale als Psychologe mit der Konditionierung von Kleinkindern beschäftigt. Meine Damen und Herren, dieser Alpha Plus, dem so viel gegeben wurde und von dem folglich auch entsprechend viel verlangt werden kann, hat das in ihn gesetzte Vertrauen aufs Schädlichste enttäuscht. Es ist nicht übertrieben, seine Ansichten als ketzerisch und sein Freizeit- und Sexualverhalten als skandalös unorthodox zu bezeichnen. Damit hat er sich als Feind der Gesellschaft enttarnt, der die Grundprinzipien unserer Ordnung untergräbt. Um ein öffentliches Exempel zu statuieren, werde ich ihn deshalb seines Postens hier in der Zentrale entheben und ihn zur moralischen Besserung nach Island versetzen, in ein Subcenter der untersten Kategorie. Nun, Marx, haben Sie noch etwas zu Ihrer Verteidigung vorzubringen? Nein, Herr Direktor, bis auf wer im Glashaus sitzt, sollte lieber nicht mitschreiben. Ich habe hier jemanden mitgebracht, den ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Was soll das machen? Linda, kommen Sie. Ist das der Mann? Ja, natürlich. Tom Hakim. Natürlich kenne ich ihn noch. Ich würde ihn immer und überall erkennen. Unter Tausenden. Tom Hakim. Erinnerst du dich nicht mehr? Ich bin deine Linda. Der aufgeschwemmte, wabbelige Körper und das fleckig gerötete, von Falten durchfurchte Gesicht wirken inmitten all der ungetrübten Jugendlichkeit ringsum wie ein furchterregender Albtraum. Das Gesicht des Direktors ist von Abscheu versteinert. In ihrer Verzweiflung wirft sich Linda dem Direktor in die Arme. Hast du mich vergessen? Tom Akin! Was im Fortsnamen soll das? Tom Akin! Was soll das bedeuten? Mit hochrotem Kopf versucht sich der Direktor aus Lindas Umklammerung zu befreien. Aber sie hängt an ihm wie eine Klette. Ich bin's doch, Linda! Linda! Deinetwegen habe ich ein Kind bekommen. Ja, ich bin seine Mutter und ich habe es geboren. Aber trotz allem, er war mir auch ein Trost. John, unser Sohn. John! Ich eile! Vater! Mein Vater! Mein Vater! Die ungeheuerliche Szene auf der Befruchtungsstation verbreitet sich in der Hauptstadt wie ein Lauffeuer. Der DCC, der Direktor der Konditionierungszentrale, muss natürlich sofort seinen Abschied nehmen. Auch Linda ist, schon wegen ihres äußeren Erscheinungsbildes, ein Tabu, mit dem sich niemand konfrontieren will. Was für Linda kein Problem ist. Denn für sie ist die Rückkehr zur Zivilisation gleichbedeutend mit der Rückkehr zu Soma. Nun kann sie nachholen, auf was sie jahrelang hat verzichten müssen. Linda bleibt fortan in ihrem kleinen Zimmer im 37. Stock des Apartmenthauses, in dem auch John und Bernard wohnen. Sie liegt in ihrem Bett, die Soma-Tabletten stets in Reichweite und ist doch unendlich weit weg, in den immerwährenden himmlischen Gefilden ihres Soma-Rausches. Hinter dem ergötzlichen jungen Wilden jedoch, der es tatsächlich fertiggebracht hat, den DCC in aller Öffentlichkeit als seinen Vater zu bezeichnen, sind alle her. Und da eine persönliche Bekanntschaft mit John nur über Bernard möglich ist, steht dieser ebenfalls im Mittelpunkt des Interesses. Seine Soireen, in denen man den jungen, gut aussehenden Wilden live und hautnah erleben kann, sind das herausragende gesellschaftliche Event der Hauptstadt. Die Honoratiorenkasten reißen sich nur so darum, dort eingeladen zu werden. Und was die Frauen angeht, kann sich Bernard nun nehmen, welche er will. Letzte Woche hatte ich 6 Mädchen. Montag eine, Dienstag 2, Freitag wieder 2 und Samstag eine. Wenn ich Zeit und Lust gehabt hätte, wären da bestimmt noch ein Dutzend weitere gewesen, die sich um mich gerissen hätten. Der Rausch deines plötzlichen Erfolgs scheint dir ja mächtig zu Kopf zu steigen. Ach, du bist ja nur neidisch. Nein, ich bin nur traurig. Wie auch immer, ich muss jetzt los. Ach ja, ich vergaß. Seit du zum persönlichen Vormund von John bestellt wurdest, bist du ja ein wichtiger Mann. Was steht denn heute auf deinem Stundenplan? Wir gehen ins Signerwerk London West. Ich soll ihm einen Einblick in unsere modernen Produktionsprozesse geben. Na, dann viel Spaß dabei. John, ich will dich nun mit unseren Arbeitsmethoden näher vertraut machen. In diesem Werk werden Beleuchtungsmodule für Helikopter gefertigt. Ein sehr überschaubarer Vorgang also. Und jeder Schritt in diesem Herstellungsprozess wird möglichst einer einzigen Bukanowski-Gruppe übertragen. Tatsächlich arbeiten 107 hitzekonditionierte Epsilon-Senegalesen im Untergeschoss in der Gießerei. Im Stockwerk darüber bedienen 83 fast nasenlose schwarze brachycephale Deltas die Kalkpressen. An den 56 Spindeldrehmaschinen im nächsten Stockwerk hantieren 56 adlernasige, rothaarige Gammas. Gefolgt von zwei Chargen Gamma-Plus-Zwergen, die Dynamos zusammenbauen. Oh, schöne neue Welt. John ist blass geworden. Er starrt auf die 18 identischen Gamma-Grün-Mädchen, die in der Lagerhalle die fertigen Beleuchtungsmodule inspizieren, bevor sie von 34 kurzbeinigen, linkshändigen Delta-Minus-Männern verpackt und von 28 Epsilon-Semikretins auf die Förderbänder geschoben werden. Oh, schöne neue Welt. Wie solche Wesen trägt. Die Multiplikation des Einzelindividuums führt zu einer hohen Gleichschaltung und damit Optimierung aller Arbeitsvorgänge. Auf diese Weise, John? John? John? John ist aus der Lagerhalle hinausgelaufen und hinter einem nahegelegenen Lorbeerbusch verschwunden. Einen Augenblick später hört Bernard von dort ein heftiges, nicht enden wollendes Würgen. Was ist denn mit dir los? Bernhard hat heute Abend keine Zeit. Irgendein wichtiger Termin im Referentenbüro des Weltkontrollrats. Deshalb hat er mich gebeten, John in einen Fühlfilm zu begleiten. Du Glücklicher! Auch Lenina hat durch ihre Bekanntschaft mit John Savage, wie er allgemein tituliert wird, eine gewisse Berühmtheit erlangt. Sie ist bereits in einer Fülorama-Show aufgetreten, wo sie von ihren Erfahrungen im Umgang mit einem Wilden berichtete. Aber irgendwie komme ich mir hochstaplerisch vor, weil jeder natürlich wissen will, wie es ist, sich einen Wilden zu nehmen. Und mir niemand glaubt, dass genau das noch überhaupt nicht passiert ist. Ich wünschte, das wäre anders. Er sieht umwerfend gut aus, nicht wahr? Ja. Aber warum, um Forts Willen, habt ihr es noch nicht gemacht? Ich weiß es nicht. Er meidet mich irgendwie. Sieht mich nicht einmal an, wenn ich mit ihm sprechen will. Aber dann, wenn ich mich abgewendet habe und mich zufällig mal nach ihm umdrehe, ertappe ich ihn dabei, wie er mich anstarrt. Als wäre ich... Als wärst du... Ein Wundersurrogat aus der Heißleidenschaftssubstitutionsbehandlung. Ich verstehe es einfach nicht. Denn Fanny, weißt du, ich habe ihn irgendwie sehr gern. Das Licht im Saal wird gedimmt. Tief in seinem pneumatischen Sessel versunken, beobachtet John, wie auf der Bildfläche strahlend und unvergleichlich körperhaft ein innig umschlungenes Paar auftaucht. John zuckt zusammen. Dieses berauschende Gefühl auf seinen Lippen. Er hebt die Hand an den Mund und der Reiz verschwindet sofort. Du musst die Metallknäufe an den Sessellehnen gepackt halten, sonst verpasst du die Fühleffekte. Gehorsam legt John die Hände zurück auf die Sessellehnen und erlebt sogleich, wie seine erogenen Hautpartien einer noch nie gekannten Bearbeitung unterzogen werden. Das Rendezvous verläuft nicht so, wie Lenina es sich vorgestellt hat. Als Lenina ihn auf der Straße schließlich eingeholt hat, hat sie Mühe, etwas aus ihm herauszubringen. Du solltest dir so etwas nicht anschauen, Lenina. Aber fandest du die Fühleffekte nicht prickelnd? Ich fand sie grässlich. Aber sie wurden überall gelobt. Es ist ein schändlicher Film. Das höchste Erleben zwischen Mann und Frau. So vor aller Augen in den Schmutz zu ziehen. Johns Wangen sind gerötet. Ein Schauder der Unruhe und Lust durchläuft seinen Körper. Seine Blicke treffen sich mit denen Leninas im Schein des Mondlichts. Voller Verlangen sehen sie einander an. Wie süß das Mondlicht auf den Hügeln schläft und sich im Angesicht der Göttin widerspiegelt. John. Lenina ergreift den Arm des Wilden und presst ihn an ihren Körper. Komm mit mir. Nein. Nein. Ich muss gehen, Lenina. Gute Nacht. Eine einzelne Träne läuft Lenina über die Wange, als sie in ihren Sportikopter steigt. Noch auf der Fahrt kramt sie in ihrer Tasche nach einem Soma-Röhrchen. Für heute Abend wird ein Gramm nicht ausreichen. Mach doch auf, John! Alle warten schon auf dich. Dann sollen sie warten. Aber John, die sind doch nur deinetwegen hier. Mir egal. Ich habe sie nicht eingeladen. Mir zuliebe. Tu es mir zuliebe. No. Aber das war doch sonst nie ein Problem für dich. Ja, jetzt ist es aber eins. Ich werde überhaupt nie mehr für eine deiner blöden Soireen zur Verfügung stehen. Ist das dein Ernst? Sie! Was soll ich denn jetzt machen? Fahr zur Hölle! Gleich werde ich ihn wiedersehen. Mit ihm sprechen. Ihm sagen, dass ich ihn gern habe. Dass ich ihn mehr als alle anderen zuvor. Und ich weiß, dass auch er, John. John, nicht wahr? Haben Sie ihn schon mal zum Rolltreppen-Squash mitgenommen? Ich hatte noch nicht die Gelegenheit. Ich wüsste zu gern, wie er sich da anstellt. Und Sie sagen, es gab dort, wo er herkommt, wirklich kein Soma? Hat der arme Junge das nur überlebt? Wo ist er eigentlich? Ja, wann kommt er denn endlich? Ich fürchte, er wird heute überhaupt nicht kommen. Was? Ja, es tut mir leid. Liebe Freunde, Mr. Savage fühlt sich etwas unpässlich und kann deshalb heute nicht Ihre Bekanntschaft machen. Es ist wegen mir. Er zeigt sich nicht, weil er mich nicht sehen will. Er hasst mich. Naja, ich muss jetzt sowieso gehen. Sie verstehen, ein wichtiger Termin. Jetzt schon? Eure Fortschaft, oberster Erzsänger. Es ist doch noch früh. Ich hatte gehofft... Was hatten Sie gehofft? Für den Fall, dass der Wilde wieder zur Verfügung steht, können Sie es mich gerne wissen lassen, Mr. Marx. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Die anderen Gäste folgen nach einer knappen Anstandsfrist dem Beispiel des Erzsängers. Nicht ohne Bernhard mit verächtlichen Blicken zu belegen. Wussten Sie, dass unser Ex-Direktor bereits seine Versetzung nach Island beantragt hatte? Blut ist vermutlich wirklich kein Gerücht. Ich habe mit einer der damaligen Facharbeiterinnen im Embryonenmagazin gesprochen. Das ist damals tatsächlich so. Nur Lenina bleibt auf ihrem Stuhl sitzen und sagt nichts. Lenina, stehst du heute zur Verfügung? Ich? Ja, natürlich. Ich komme. Oben auf dem Dach, auf dem Weg zum Heli, bleibt Lenina einen Moment gedankenverloren stehen. Ihr Blick ist auf einen runden, sanft schimmernden Mond gefallen, der gerade hinter einer Wolke hervorkommt. Wie süß das Mondlicht. Was ist, Lenina? Beeilung! Ich komme ja schon! Von nun an weigert sich John, als Anschauungsobjekt für irgendwelche Partys zur Verfügung zu stehen. Ein Umstand, der auch Bernhards Beliebtheit rapide sinken lässt. Du wirkst so niedergeschlagen, Bernhard. Ja, wie sollte ich nicht niedergeschlagen sein? Durch deine aggressive Abkehr von jeglichem gesellschaftlichen Leben hast du alle meine Freunde gegen mich aufgebracht. Wenn das genügt, um deine Freunde gegen dich aufzubringen, dann waren es die falschen Freunde. Ach, du hast gut reden. Jedenfalls bist du jetzt wieder mehr so wie in Malpais. Erinnerst du dich noch? Unser erstes Gespräch draußen vor Lindas Hütte? Weil ich wieder unglücklich bin. Lieber unglücklich als glücklich auf diese falsche, aufgeblasene Art. Glaub mir. So. Jetzt sind wir ungestört. Seit John sich nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigt, haben sie mich fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Sie haben mir sogar schon wieder gedroht. Mir auch. Dir? Ja. Es ging um ein paar Verse. Bei meinem Vorlesungszyklus im Fach Emotionsengineering. Zur Illustration bringe ich dann in der Regel ein paar gängige Beispiele. Ja, es war natürlich Irrsinn, dass ich der Versuchung nicht widerstehen konnte, ein paar eigene, neu verfasste Verse vorzustellen. Und? Na, es gab einen Aufschrei der Empörung. Und dann haben sie es dem Dekan gemeldet. Und was waren denn das für Verse? Es ging ums Alleinsein. Irgendwie wollte ich ihnen dieses Gefühl vermitteln. Weißt du, es kommt mir so vor, als hätte ich allmählich tatsächlich etwas zu sagen. Und weißt du was? Das verdanke ich irgendwie John. Also, es ist vollkommen absurd, sich da so reinzusteigern. Und weswegen? Wegen dieses einen Mannes? Aber es ist der Mann, den ich nehmen will und keinen anderen. Oh, pst. Es ist nicht nur absurd, so zu reden, sondern auch gefährlich. Ich hab's doch versucht mit anderen. Ich hab getan, was ich konnte. Du musst durchhalten. Ohne Durchhaltevermögen erreicht man nichts. Ich denke nur noch an ihn. Ich bin machtlos dagegen. Lenina! Wenn das so ist, dann musst du ihn dir einfach nehmen. Ob er nun will oder nicht. Du hast ja keine Ahnung, wie seltsam er zu mir ist. Umso mehr ein Grund, hart durchzugreifen. Er verstößt gegen jeden Anstand mit seiner Weigerungshaltung. Das sagt sich so leicht. Allerdings, das kannst du dir nicht bieten lassen. Und dann nimm was. Jetzt. Sofort. Hallo, John. Oh. Du scheinst dich über meinen Besuch nicht besonders zu freuen. Auf der Schwelle steht Lenina in einem Matrosenanzug aus weißem Acetat-Satin. Auf dem Kopf trägt sie einen Kess über das linke Ohr geschobenen weißen Hut. Freund! Ach, Lenina, wenn du wüsstest! Lenina lässt sich in einen der pneumatischen Sessel nieder. Wenn du nur wüsstest! John sinkt vor ihr auf die Knie und küsst ihre Hand. John. Bewunderte Lenina. Gipfel der Bewunderung. Was die Welt am höchsten achtet, wert. Du bist so ohnegleichen. So vollkommen. Vom Besten jeglicher Geschöpfe erschaffen. Bei seinen Worten beugt sich Lenina verführerisch mit leicht geöffneten Lippen ihm entgegen. Dass ich erst etwas vollbringen wollte, um zu zeigen, dass ich deiner würdig bin. In Malpais brachte der Mann seiner Auserwählten das Fell eines Berglöwen oder einen Wolfspelz. Ja, ich habe gesehen, was für barbarische Sitten sie dort haben. Lenina, hör mir zu. In Malpais heiraten die Menschen. Sie tun was? Sie heiraten. Sie versprechen sich, für immer füreinander da zu sein. Eine sehr ungehörige Vorstellung. Die Schönheit überdauernd durch ein Herz, das frisch erblüht. Ob auch das Blut uns altert. Wie, fort, verdamme ich. Hör endlich auf mit dem altertümlichen Quatsch. Beantworte mir nur die einfache Frage. Willst du mich haben oder nicht? Lenina, ich... Nun sag schon. Lenina, ich liebe dich über alles. Lenina zuckt zusammen. Liebe ist zwar ein unsittliches Wort, das höchstens im Rahmen einer Heißleidenschaftssubstitutionsbehandlung noch erlaubt ist, aber sie versteht den tieferen Sinn seiner Worte. Er will sie. Warum sagst du das denn nicht gleich? Mit diesen Worten nimmt sie ihren weißen Lackleder-Patronengurt von den Hüften und legt ihn über eine Stuhllehne. Lenina, ich bitte dich. Dann greift sie sich an die Halsgrube und zieht am Reißverschluss ihres Anzugs. Im nächsten Moment ist er bis zum Schritt geöffnet. Lenina, was tust du da? Sie steigt aus ihren Schlaghosen. Das Zip-Me-Dessous, das sie darunter trägt, ist muschelrosa. Mit einem weiteren Zip liegt das Dessous wie ein schlapper Ballon auf dem Fußboden. Doch zerreißt du ihr den jungfräulichen Gürtel, bevor der heiligen Feierlichkeiten jede nach hehrem Brauch verwaltet werden kann? Ich will dich doch auch so sehr. Und wenn du mich auch willst, dann... Da wird schnöde Wollust deine Ehre schmelzen. Nackt, nur noch mit Strümpfen und Schuhen bekleidet, geht Lenina auf John zu. Drück mich zum Heischatz. Kiss mich bis ins Koma. Du musst die Matratze schützen. Nein. Nein! Ja? Auf unserer Station wurde eine Person eingeliefert. Ihr Name ist Linda. Linda ist meine Mutter. Es ist demnächst soweit. Interessiert Sie das? Natürlich interessiert mich das. Wo haben Sie sie hingebracht? Park Lane Hospiz. Park Lane Hospiz? Oh mein Gott. Geben Sie mir die Adresse. Golden Gate 5. Ich komme sofort. John? Die Station Galoppierende Senilität liegt im 64. Stockwerk des Park Lane Hospizes. Wo ist sie? Sie haben es aber eilig. Gibt es noch Hoffnung? Hoffnung, dass sie nicht stirbt? Natürlich nicht. Wer zu uns kommt, wird sich in kürzester Zeit beenden. Ich soll Ihnen aber vom Doktor ausrichten, dass er froh war, diesen Fall von körperlicher Senilität beim Menschen beobachten zu können. Schweigen Sie! Aber was haben Sie denn? Ist mir nicht gut. Sie ist meine Mutter! Oh. Bringen Sie mich zu ihr! John betritt einen großen, gold ausgeleuchteten Saal mit 120 allesamt belegten Betten. Danke. Linda stirbt im Kollektiv und mit allem Komfort. Alle Viertelstunde wechselt der vorherrschende Raumduft und angenehme Synthi-Musiken durchpulsen die Luft. Jugendlich glatte Gesichter wenden sich ihm zu, als er hinter der Pflegerin durch den Raum geht. Die galoppierende Senilität hat zwar ihren Geist, nicht aber ihre Körper altern lassen. John schaudert es. Linda liegt am Ende der langen Reihe, in dem letzten der Betten. Bitte sehr, machen Sie sich bequem. Ich muss weiter. Ich kriege eine Charge Kinder zu Besuch. Außerdem muss ich mich um Nummer 43 kümmern. Könnte jeden Augenblick soweit sein. Linda? Beim Klang ihres Namens wendet sie den Kopf. Ihr verschleierter Blick erfasst ihn. Sie drückt seine Hand, lächelt. Auf ihrem käsigen, aufgedunsenen Gesicht liegt ein Ausdruck debilen Entzückens. Da drüben, hinter dem Zaun, den niemand überwinden kann, ist der andere Ort, John, der wunderschöne andere Ort. Alle Menschen sind dort glücklich. Jeder gehört jedem. Es gibt dort keinen Schmutz und keine Krankheiten und keinen Tod. Plötzliches Stimmengewirr reißt John aus seinen Träumen. Er sieht sich um. Ein scheinbar endloser Strom identischer, in Khaki gekleideter Zwillingsjungen ergießt sich in den Saal. Ihre Gesichter, das heißt ein einziges, sich immer wiederholendes Gesicht, glotzt aus aufdringlichen Nasenlöchern und farblosen Glubschaugen. Sie wuseln durch die Gänge, klettern über die Betten, springen auf die Nachttische. Schau mal die da. Der Anblick von Linda versetzt sie in Staunen. Ein Gesicht wie das ihre haben sie noch nie gesehen. Wie sieht die denn aus? Die ist ja ganz fett. Boah, was ist denn die denn für Zähne? Plötzlich taucht die Mops-Visage eines Zwillings unter dem Bett auf und stiert Linda direkt ins Gesicht. Die ist ja so hässlich. Wage es noch einmal, du Ungeheuer. Weg! Weg mit euch! Weg mit euch! Was machen Sie denn da? Was ich mache? Was machen die da? Diese Ungeheuer! Sie werden todeskonditioniert. Genau wie es sich für die Altersstufe 8 bis 10 gehört. Und ich warne Sie, wenn Sie sich weiter in Ihre Konditionierung einmischen und dadurch gefährden, lasse ich Personal rufen und Sie hinauswerfen. Kommt, Kinder! Wer von euch hat Lust auf ein Schokoladen-Eclair? Ich! Linda! Erkennst du mich nicht mehr? Ich bin John. John, dein Sohn. John. Linda ringt um Luft. Sie will rufen, aber es kommt nichts. Nur die weit aufgerissenen Augen verraten, wie sehr sie leidet. Was ist, Linda? Was ist? Ihr massiger Körper will sich noch einmal im Bett aufrichten, fällt aber in die Kissen zurück. Dann verzerrt sich ihr Gesicht zur Fratze und ihre Lippen werden blau. Linda ist tot. Oh Gott. Was sagt der denn da? Was sagt der denn da? Gott? John erschrickt und hebt sein Gesicht. 5 Khaki-Zwillinge mit identischen, von Schokolade verschmierten Gesichtern stehen am Bettende aufgereiht und glotzen ihn mopsgleich an. Ist sie tot? Ist sie tot? John erhebt sich und schleppt sich schweigend durch den Saal zur Tür. Einer der Khaki-Zwillinge trottet neben ihm her. Ist sie tot? John blickt auf ihn herab und stößt ihn wortlos zur Seite. John sieht sich nicht einmal mehr um. Ende von Schicht 1. Beginn von Schicht 2. Schicht 1. Antreten zur wöchentlichen Zoom-Abgabe. In der Halle trifft John unvermittelt auf das Hilfspersonal des Park Lane Hospizes. 2 Gruppen Deltas von je 84 rothaarigen weiblichen und 76 dunkelhaarigen männlichen Zwillingen. Sie alle streben auf ein Podest an der Stirnseite der Halle zu, auf dem nun ein junger, zielstrebiger Alpha Platz nimmt und eine stählerne Kassette vor sich öffnet. Sommerabgabe. Bitte einzeln vortreten. Schön der Reihe nach und keine Rempeleien, bitte. Vortreten. Oh, schöne neue Welt, die solche Monster trägt. Und ab. Vortreten und ab. Halt! Vortreten und ab. Halt! Oh, fort! Mr. Savage! John hat sich den Weg nach vorne zu dem Podest gebahnt. Endlos vervielfältigt, wie in einem Spiegelkabinett, wenden sich ihm erstaunt zwei Arten von Gesichtern zu. Ein glattgesichtiger, sommersprossiger Mond mit einem Hof von orangerotem Haar und ein schmales, schnabelnasiges Vogelsgesicht mit zwei Tagebart. Hört mich an! Ich bitte euch, lasst mich meine Rede führen. Mr. Savage, wenn ich jetzt bitte... Ich bin gekommen, euch die Freiheit zurückzubringen. Deshalb sage ich euch, nehmt es nicht. Dieses Zeug ist Gift. Man gibt es euch, um euch zu Sklaven zu machen. Werft es weg! Helmholtz! Ich hab grad einen Anruf gekriegt. Aus dem Park Lane Hospiz. John ist durchgedreht. Er zettelt einen Aufstand an. Um Fords Willen. Kommst du? Ja. Ja. Da vorne ist er. Gefällt es euch etwa, Sklaven zu sein? Wollt ihr nicht lieber freie Männer und Frauen sein? Frei! Wisst ihr überhaupt, was das heißt? Freiheit? Nein? Gut, dann werde ich es euch lehren. Dann werde ich euch zwingen, frei zu sein, ob ihr wollt oder nicht. Mit diesen Worten stößt er ein Fenster zum Innenhof auf und beginnt mit vollen Händen die Soma-Pillendöschen hinauszulaufen. Er ist verrückt geworden. Sie werden ihn umbringen. Hilf dir selbst, dann hilf dir vor. Helmholtz stürzt sich nach vorne auf das Podium, um John, der sich nur noch mit Mühe des heranstürmenden Kaki-Mobs erwehren kann, beizustehen. Frei! Frei! Ja, Männer und Frauen! Ihr seid frei! Wir sind erledigt. In diesem Moment betritt ein Trupp schweinsrüsseliger Einsatzkräfte mit Gasmasken die Halle. Bernhard fliegt Hilfe. Ihnen entgegen. Hilfe! Da vorne sind sie! Sie schieben ihn beiseite und pumpen im nächsten Moment Wolken von Soma-Dampf in die Luft. Mit Sprühpistolen bewaffnet schalten sie Strahl für Strahl die Kämpfenden aus. Gleichzeitig ertönt aus den Lautsprechern die betörende Stimme der Vernunft. Es ist die Anti-Randalen-Rede Nummer 2, Mittelstark. Aber, liebe Freunde, was soll das bedeuten? Warum sehe ich euch nicht alle glücklich und gut miteinander? Ich möchte euch so gerne glücklich sehen. Ich möchte euch so gerne gut miteinander sehen. Gott sei mit euch, meine teuren Freunde. Innerhalb weniger Minuten hat der Soma-Dampf in Kombination mit der Stimme der Vernunft ganze Arbeit geleistet. Tränen überströmt umarmen und küssen sich überall Deltas. Selbst Helmholtz und John sind zu Tränen gerührt. Ohne jede Gegenwehr lassen sie sich von den Einsatzkräften abführen. Hey, du da! Ja, bitte. Du auch. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wofür sie mich brauchen. Du bist doch mit den Festgenommenen befreundet. Naja, und wenn? Los geht's. Sie halten also nicht so viel von unserer Zivilisation, Mr. Savage? Nein, ganz und gar nicht. Aber John... Er meint es nicht zu eurer Fortschaft. Morgana Mond, die Weltbereich-Controllerin Europa West, hat John, Helmholtz und Bernhard Marx zu sich in ihre Bibliothek kommen lassen. Sicher, es gibt auch schöne Dinge. Die viele Musik in der Luft überall. Viel tausend helle Instrument ums Ohr. Wie? Sie kennen Shakespeare? Sie haben ihn gelesen? Ich dachte, niemand hier kennt dieses Buch. Fast niemand. Denn es ist natürlich verboten. Aber da ich die Gesetze mache, kann ich sie auch brechen. Ungestraft. Was für Sie, Mr. Marx, fürchte ich, nicht gilt. Aber warum ist er verboten? Shakespeare ist gut. Er ist besser als Ihre Fühlfilme. Selbstverständlich. Das ist eben der Preis, den wir für die gesellschaftliche Stabilität bezahlen. Wir haben die Hochkunst, den Fühlfilmen und Duftorgeln geopfert. Das musste sein. Die Menschen fühlen sich wohl. Sie haben alles, was sie wollen. Und dank ihrer Konditionierung wollen sie nichts, was sie nicht haben können. Und wenn irgendwas schiefgehen sollte, gibt es Soma. Dass Sie im Namen der Freiheit zum Fenster hinauswerfen, Mr. Savage. Freiheit. Das war überreagiert. Von Deltas zu erwarten, dass Sie wüssten, was Freiheit ist. Mein Bester, also wirklich. Aber diese Zwillingsungeheuer sind grausig. Aber sie sind das Fundament unserer Gesellschaft. Sie sind der Kompass, der die Rakete unseres Staates auf stetem Kurs hält. Trotz Ihres Sklavenlebens? Sklavenleben? Sie sehen es nicht so. 7,5 Stunden leichte, minimal belastende Arbeit, dann die Soma-Ration, ständige Sport- und Freizeitvergnügungen, unbegrenztes Kopulieren und Konsumieren. Was wollen Sie mehr? Die Zivilisation hat alle Leiden abgeschafft. Tja, abgeschafft. Das sieht euch ähnlich. Alles abschaffen, was unangenehm ist, statt zu lernen, es zu erdulden oder sich dagegen zur Wehr zu setzen, das ist zu einfach. Sie haben einen ziemlich hohen Preis für ihr Glück bezahlt. Oder das, was Sie ihr Glück nennen. Ho, ho. Was für große Worte. Sehen Sie? Ich war seinerzeit auch eine recht begabte Propagandatechnikerin. So wie Sie, Helmholtz. Ach ja? Zu begabt, um nicht zu begreifen, dass das, was ich tat, in gewisser Weise bedeutungslos ist. Ja und? Was ist passiert? Um ein Haar das, was Ihnen passieren wird, meine Herren. Beinahe wäre ich auf eine einsame Insel verbannt worden. Mich auf eine Insel verbannen? Eure Fortschaft, mich trifft. Keine Schuld. Ich verspreche, mich zu bessern. Alles zu tun. Alles. Alles, was ich tun soll. Ja, und alles. Was hat Sie davor gerettet, Morgana Mond? Warum sitzen Sie jetzt nicht auf einer Insel? Ja? Weil ich dem hier letzten Endes den Vorzug gab. Man ließ mir die Wahl, entweder auf eine Insel verbannt oder in den Rat der Controller aufgenommen zu werden, um Verantwortung zu tragen. Sie mussten nicht auf eine Insel. Trotzdem, es ist nicht richtig. Manchmal braucht es Tränen. Wir brauchen sie nicht. Wir richten die Dinge lieber komfortabel ein. Ich will aber keinen Komfort. Ich will Gott. Ich will Dichtung. Ich will reale Gefahren. Ich will Freiheit. Ich will Güte. Ich will Liebe. Kurzum, Sie fordern das Recht, unglücklich zu sein. Wenn diese schöne neue Welt das Glück sein soll, ja, dann fordere ich das Recht, unglücklich zu sein. Ganz wie Sie wünschen, Mr. Savage. Helmholtz! Bernhard! Der Transport geht jeden Moment los. Ich bin gekommen, um mich zu verabschieden. Du kommst nicht mit? Nein, sie lässt mich nicht mit euch gehen. Aber warum? Sie sagt, der Weltkontrollrat möchte das Experiment mit mir noch weiter fortsetzen. Oh, das passt zu Ihnen. Aber ich will verdammt sein, wenn ich weiter mit mir experimentieren lasse. Auch ich werde morgen fortgehen. Aber wohin? Egal wohin. Hauptsache, ich kann alleine sein. Ich werde den Ort schon finden. John hat einen der alten Leuchtfeuertürme im Norden zu seinem Rückzugsort erkoren. Er ist nicht mehr in Betrieb, weil sich vor Jahrzehnten die Flugrouten geändert haben. Aber er ist dennoch in einem hervorragenden Zustand. Von der oberen Plattform aus hat John einen herrlichen Ausblick. Zwar kann er am Horizont noch die hochgeschossigen Türme der Zivilisation erkennen. Dazwischen aber erstrecken sich dunkle, unzugängliche Wälder, die niemand freiwillig aufzusuchen pflegt. Denn Natur und Einsamkeit sind den neuen Menschen verhasst. An einem der ersten Tage unterzieht er sich einem Ritual, das er bei den Indianern oft gesehen hat. So geht er in den Wald und fertigt sich aus ein paar Haselnusszweigen eine Peitsche. 300 Meter entfernt, von ihrem sorgsam im Dickicht des Waldes errichteten Hochsitz aus, wird das Team der Fülorama Film Corporation mitsamt ihren stereoskopischen Teleobjektiven und Mikrofonverstärkern Zeuge von Johns Handlungen. Der Eingeborene, allein im Wald. Er hat sich eine Peitsche aus Haselnusszweigen gefertigt. Aber was tut er da? Er schlägt sich selbst immer und immer wieder, bis sein ganzer Körper mit blutigen Striemen übersät ist. Ein unerhörter, so noch nie geschehener Vorgang. Savage in Ecstasy. Noch angereichert mit den entsprechenden Fühleffekten läuft der Film 12 Tage später in allen erstklassigen Fühlpalästen Westeuropas an. Der Film ist ein durchschlagender Erfolg. Am Tag nach der Premiere machen sich ganze Helikopterflotten auf den Weg zur Einsiedelei. Die Helikopter ziehen wie gigantische Heuschrecken über den Himmel, hängen einen Moment regungslos in der Luft, sinken dann ringsherum ins Heidekraut. Hallo, Mr. Savage. Ich komme vom Delta Mirror. Nur ein paar Worte. Was wollt ihr von mir? Unsere Zuschauer interessieren sich natürlich brennend für den Peitschentrick. Vielleicht können Sie uns mehr darüber erzählen. Lasst mich in Ruhe! Vielleicht könnten Sie ihn den Zuschauern vom vierdimensionalen Kontinuum ja noch mal vorführen. Ja, bitte, Mr. Savage. Vorführen! Bitte. Vorführen! Vorführen! Bitte, Mr. Savage! Voller Wut nimmt John die Peitsche vom Nagel an der Wand und droht der aufgewühlten Meute damit. Ist es das, was ihr wollt? Ja! Ja, gib uns den Peitschentrick. Gib uns den Peitschentrick. Gib uns den Peitschentrick. Den Peitschentrick. Verschwindet, ihr Bastarde! In diesem Moment taucht ein zweisitziger Sportikopter hinter den Bäumen auf und landet direkt auf der freien Fläche vor dem Leuchtfeuerturm. Eine junge Frau in grünen Kortsam-Shorts und farbig dazu abgestimmten Käppi entsteigt der Luke und kommt auf ihn zu. Lenina. Unsicher und sehnsuchtsvoll lächelt Lenina ihn an. In ihren Händen hält sie ein großes Glas Somarellisch, das sie ihm wie eine Hostie entgegenstreckt. John sieht nur, wie sich ihre großen blauen Augen verschleiern und zwei einzelne Tränen über ihre Wangen hinablaufen. Hin und her geworfen zwischen Abscheu und Anziehung, bewegt er sich langsam auf sie zu. Vereinige uns! Vereinige uns! Vereinige uns! Vereinige uns! Die Sonne steht bereits hoch am Himmel, als John, sommertrunken und noch erschöpft von der Dauerekstase der vergangenen Nacht, im Heidekraut vom Leuchtfeuerturm erwacht. Er ist allein. Einen Augenblick blinzelt er verständnislos ins Licht. Dann fällt ihm alles wieder ein. Alles. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Am Abend verdunkelt die Wolke der Helikopter, die über dem Leuchtfeuerturm einschweben, den Himmel. Die Nachricht von der gestrigen sensationellen Massenvereinigungsorgie hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Der Wilde ist nirgends zu sehen. Die Mutigsten rücken vor und stoßen die Tür des Leuchtfeuerturms auf, die nur angelehnt ist. Savage? Mr. Savage? Mach uns wieder den Peitschentrick. Ja, Peitschentrick. Hallo? Savage? Hallo? In der Dunkelheit des Raumes können Sie die Umrisse der Treppe ausmachen, die in die oberen Etagen führt. Dort sehen sie ein paar Füße baumeln. Langsam, sehr langsam. Wie Kompassnadeln drehen sich die Füße erst nach rechts und dann wieder langsam, sehr langsam nach links. Mr. Savage? Schöne neue Welt. Nach dem gleichnamigen Roman von Aldous Huxley. Hörspielbearbeitung Regine Arem. Teil 2. Es sprachen Erzählerin Leslie Malton, Bernhard Lars Rudolph, Lenina Kathleen Gavlich, John Christopher Nell, Helmholtz Alexander Ratschun, Direktor Gerd Warmeling, Fanny Britta Steffenhagen, Linda Regina Lemnitz, Morgana Mond Elfriede Irral, Henry Forster Udo Schenk sowie Joachim Bliese, Chris Pichler, Jockel Tschirsch, Katharina Pütter, Adam Nüm, Katja Teichmann, Andreas Frakowiak, Rosario Bona, Moritz Heuer und viele andere. Als Gast Irm Hermann. Aus dem Englischen von Uda Stretling. Komposition Michael Rodach. Ton Peter Awa und Benjamin Ino. Assistenz Sarah Krüger. Regie Regine Arem. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2016.